Herzlich willkommen zum Zeitgeist heute mit Stefan Ninter. Aus Stuttgart für Sie. Naomi Fern. Aus Berlin. Hallo. Und meiner Wenigkeit Sascha Tau und später stößt noch Eckart. Hallo Sascha Tau. Hallo. So, Tassenvergleich. Was habt ihr heute für Tassen? Ich habe die gute alte Zweifel. Bodenseewasser. Rock. Ah, Ikea. Katzen. Ja. Oh, Katzen. Ich hoffe, du hast die geschenkt bekommen. Von meiner Tante aus San Francisco, wie man offensichtlich an den Farben sehen kann. Ja, das schreit ja aus San Francisco. Und an der Größe, das ist offensichtlich eine amerikanische Tasse und nicht eine von diesen verhärmten europäischen, wo weniger als 4 Liter reinpassen. Ja. Exakt. Nicht mal eine Gallone passt da rein. Ich muss ja sagen, als ich mal in Amerika war und zu einem 7-Eleven reingegangen bin, was man ja tunlichst vermeidet normalerweise, und da gab es dann diesen Big Gulp zu trinken. Gottes Willen. Und ich dachte so, kann es sein? Es ist, glaube ich, das sind 1,5 Liter, glaube ich, oder sowas. Oh mein Gott, seid ihr noch da? Ja. Eckart ist okay, gerade dazugekommen. Ja, total. Ich bin reingequetscht in die Box. Ist die Box gequetscht? Ist jetzt Stefan stecken geblieben? Schade. Ja, Stefan ist nur blind. Ja, jetzt kommt wieder sein... Raus und wieder ran. Ah, Mist. Okay, ich gehe von außen Sascha wieder ran. Bewegt sich. Nein, auch du bist nicht. Doch... Hörst jetzt du uns bist nicht? Du da. Du bist doch auch Stefan. Doch bitte bleib Stefan. Da. Zwei Blinde sehen mehr als einer. Okay. Okay. Wir haben nicht jetzt nur doppelt. Deinen gelähmten Bruder und dich. Locked-in-Syndrome, tut doch jemand was. Mein gut aussehenden schwarz-weiß gelähmten Bruder. Nee, wir haben hier den farbigen. Echt? Ich jedenfalls. Ja. Ah, okay, ich sehe was komplett anderes. Dann wegschieben. Na, dann ist ja gut. Okay, macht nichts dran, wenn irgendjemand, das letzte Mal hat wohl irgendjemand mich rausgeschmissen und dann war ich komplett geblockt über diesen Browser. Hier ist noch nie jemand rausgeschmissen worden, wenn dann... War da dein Sparkassenkonto? Ja, stimmt. Filme, aus denen wir schon mal rausgeschmissen worden sind, ist unser Thema heute. Seid ihr schon mal irgendwo rausgeschmissen worden? Aus dem Kino? Ne, generell. Egal wo. Hat euch jemand der Party verwiesen oder so? Also Party verwiesen einmal, aber sonst? Ich bin neulich mit Shorts in die Bar hier am Hafen, 20 Up heißt die, ist im neuen Riverside gesagt, Empire nicht. Hotel. Nur mit Röcken. Da hat der Herr mich freundlich aufgefordert zu gehen. Tatsächlich. Darf man denn sagen, ist das Evil Riverside Empire? Genau. Ich bin mal aus dem kleinen so ein Kruschladen auf der Königstraße geschmissen worden. In frühester Jugend, aber das könnte auch mit unserem Ladendiebstahl zusammenhängen. Nein. Aber bloß, weil ich geklaut hat. Aber das Ding ist auch, dass ich auf da der kann Party... Man froh sein, wenn man nur rausgeschmissen wird. Auf der Party, ich war völlig unschuldig, also ich habe damit nichts zu tun. Da waren wir auch 16 oder 17, da waren wir bei irgendeiner Mädchenfrau, die hat so eine Party gemacht, die kannten wir nicht so richtig so gut. Und wir waren halt so 5, 6 Jungs oder was und irgendwann hat sie den totalen Aufstand gemacht, weil sie vermutet hatte, dass jemand in ihre Unterwäsche rumgewühlt hat. Ah. Ja, und dann mussten wir gehen. Und weil du der Einzige mit einem Slip im Mund warst? Nein, ich hatte es auf dem Kopf, aber ich habe ja nicht drin rumgewühlt. Ich habe Schau getragen. Schlupper auf dem Kopf ist okay. Solange man nicht anfasst. Ja. Das ist das Richtige. Ich? Echt? Nee, ich bin aus dem Unterricht rausgeflogen, aber das war es, glaube ich, so ziemlich. Also gut, das. Ich erinnere mich nicht, dass ich. Kunststück. Das wäre ja auch. Das ist ich ja bin das, mal nicht in die Kneipe reingekommen. Ja, nicht reinkommen, gut, das ist so. Das Geile ist, ich habe mal jemanden zu einer Disco gebracht und wollte dann wieder gehen und habe ihn so hingebracht. Dann kam eine Türsteherin auf mich zu: Du kommst hier nicht rein. Und ich so. Cool, ich wollte gar nicht rein. Also ich dachte, du warst auf dem Weg raus und er sagt, du kommst nein, hier nicht raus. Nee, das Geile war dann in Frankfurt, wir kannten so einen DJ und da wollten wir ihn kurz besuchen und hatten wir eine ewige Diskussion mit dem Türsteher. Irgendwann hat er uns dann doch reingelassen und dann hat so unser DJ-Kumpel so dem Besitzer, den er gut kannte, erzählt und er so, ach, an dem liegt es, ich wundere mich immer, warum nur so Idiotenleute reinkommen. Tja. Siehst du, wieder ein arbeitsloser Türsteher, ihr Schweine. Ja, die armen arbeitslosen Türsteher, die haben's hart. Fristen ihr Leben als Tattoo-Modelle. Das ist schlimm. Haben wir denn ein Thema heute? Ja, wie üblich, nicht. Hat jemand schon Cabin in the Woods gesehen? Nee, ich bin nicht zugekommen, aber ich habe schon alle Spoiler gelesen. Ich weiß, was passiert, soll ich dir erzählen? Nein. Was ist eigentlich mit ganz einfach? Die haben das ganze Ding nur aufgebaut, um das so... Das ist Evil Dead als Truman Show, ne? Ja, genau. Ich habe einen schönen Comic, ich kann euch einen Comic zeigen, auf den ich eben alle Leute in Deutschland aufmerksam machen will, eigentlich einen Zeichner. Der hat sich in Erlangen bei uns vorgestellt, irgendwie hatte jetzt nicht wirklich gerade was komplett zu veröffentlichen wäre, einfach von zu fragen, wie Länge her oder sowas, aber ich finde seine Zeichnungen ziemlich gut. Wer ruft mich denn jetzt an? Ach, das lasse ich einfach mal weiter klingeln, das wird irgendjemand sein. Mach's auf leise! Ich kann das nicht auf leise machen, ich weiß nicht, wie das geht. Ich tue es in den Karton, okay? Dann braucht ihr es nicht hören. Ja, nein, Karton mit Wasser, bitte. Das ist gut. Man hört es immer noch genauso gut. Okay, der Mann... Es hört gleich auf. Die haben jetzt einen besseren Resonanzkörper, schönen Dank. Bei mir hat gerade die Waschmaschine gepiept. Die habe ich ausgemacht, Stefan. Kannst du das bei deinem Telefon nicht? Wie geht das? Muss ich da irgendwie... Siehst du jetzt? Zack. Aus. So kann ich das. Gut, ich höre, mit einem Hammer geht's ganz gut. Ja. Der Mann heißt Matthias Lehmann. Das ist so ein ganz, ganz normaler Name. Ne? Heißt der Matthias Lehmann? Ich hoffe, ich sag's jetzt richtig. Ja, Matthias Lehmann, natürlich aus Dresden, genau. Das Problem, was ich habe, wenn Leute sich vorstellen auf Messen, ist, einerseits ist es das Beste, um seinen Comic vorzustellen, andererseits, wenn ich nicht zu den Leuten sage, okay, den machen wir und da ist gleich was da und man bleibt in Kontakt, sondern ich sage so, zeig mir mal wieder was, vergesse ich die Leute sofort, weil ich irgendwie 20, 25 Leute am Tag habe, die irgendwie was von uns wollen in die Richtung und ich einfach alle sofort vergesse. Das ist nicht persönlich gemeint. Das ist, weil ich bin ein alter Mann. Und der Matthias Lehmann, der war da bei dem Comic-Seminar gewesen und hat mir ein paar Seiten gezeigt, die er da angefangen hatte, von der Sache, die Keller heißt, oder der Keller. Hat mir sehr gut gefallen und hat mir einen Comic mitgegeben, der heißt Bohne und Hase. Bohne und Hase Comics. Kann man, glaube ich, bei ihm sogar käuflich erwerben. Ich werde da irgendwie einen Link legen, wenn das irgendwie geht. Zeig nochmal das Cover, bitte. Bohne und Hase. Das ist aber ein Frosch, oder? Ja, das sind so zwei, also so Figuren, weißt du, so krickelkrakelig. Erstmal Augen gehalten, deswegen, sorry. Der Witz an der Sache ist der, dass der Lehmann macht so Sachen super, dass er die Figuren sehr einfach hält, wie man hier sieht, ja, so sehr, das sind die Sprechblasen, die ich gerade zeige, da sind sehr einfache Figuren. Und dann aber wunderschönste Waldhintergründe vor allem hinhaut, die so richtig zum Reingucken und Reinfallen sind. Und wenn ihr mal auf seinen Blog geht, der heißt comicmatcher.blogspot.de, Comic und Matsch, wie Schlamm, Comicmatcher, da hat er gerade jeden Tag eine Seite von einem Comic, der heißt Die Reise. Da geht es um, das ist sehr kindlich gezeichnet, teilweise um einen Fuchs, und wenn ihr weiter runter guckt, könnt ihr sehen, wie der Mann noch zeichnet. Ich halte ihn für ein großes, bis jetzt unentdecktes Talent der deutschen Comic-Szene, der wirklich ganz, ganz tolle Illustrationen macht, sehr schön zeichnet, sehr schön erzählt. Ich kann es empfehlen, Matthias Lehmann. Vielleicht machen wir mal einen Comic mit ihm. Ich muss jetzt mal einen Shameless Plug machen, weil es ein Freund von mir ist, aber der hat einen neuen Film gemacht, der vielleicht manche interessiert. Speed? Genau, Speed, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Kein Wort bitte zu dem Titel. Der hätte noch von mir einiges anhören müssen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Speed. Nee, ich glaube, er meint eher Speed. Ich darf jetzt nicht so machen. Ja. Das ist... Nee, aber, Flo ist ein cooler Typ. Das Ding ist, Speed ist so ein bisschen außer der Reihe, weil Flo, der letzte Film war der große Ausverkauf, den ich immer noch sehr hoch schätze. Und wenn man sieht, sowas mit von wegen staatliche Betriebe müssen privatisiert werden in Griechenland und so abgeht, ist der Film aktueller denn je. Und Speed geht halt so ein bisschen warum, da ist er halt durch die Welt gefahren oder hat sich überlegt, oder Sachen aufgetan, die alles mit Zeit zu tun haben. Das Interessanteste ist, und das ist ja auch im Endeffekt seine seine eigentliche Stärke ist, wenn es so ein bisschen so in diese Politikrichtung geht. Also es gibt auch ein Buch dazu, was ich gelesen habe, und es ist zum Beispiel ganz interessant, wenn er dann so versucht, Unternehmensberater dran zu kriegen, aber die sind total fast hermetisch abgeschlossen, aber er hat dann eine bekommen, die so begehrt ist, dass die einfach auch mal ein Interview geben kann, und hat aber ein Jahr lang gebraucht, um dann 20 Minuten mit ihr in einer Taxifahrt oder in einer Chauffeursfahrt zu einem Kunden, dass er sie mal fragen kann. Und was dann wirklich interessant ist, wenn er dann bei Reuters in London ist und sich erklären lässt, wie dieser Nanohandel an der Börse losgeht. Zwischendrin ist er dann aber auch bei einem Zeitmanager und sonst irgendwas. So ein bisschen. Was ist Nanohandel? Ja, dieser Börsenhandel, der funktioniert nur noch durch Computer. Du hast dann halt, okay, in London hast du eine Aktie, die kostet 11,10 Euro. Mhm. Und in Frankfurt kannst du die für 11,13 Euro verkaufen. Und der Computer macht das automatisch. Und das ist mittlerweile so, dass die Börse, das läuft ja alles elektronisch über Kabel. Und man versucht, die Sekunde immer weiter zu unterteilen, damit man immer schneller reagieren kann. Deswegen, um die Börse herum ist ein regelrechter Kampf entbrannt, wer da, welche Bank sich da ansiedeln kann. Weil je, okay, näher sie an der Börse dran ist, desto kürzer ist das Kabel, desto wieder hat man irgendwie eine Millionstel Sekunde den anderen voraus. Und es geht halt, das können nur noch Maschinen machen, diesen Handel, weil da kein Mensch reagieren kann. Also es ist halt auch so, dass lustigerweise funktioniert die Börse aber auch immer noch so. Ich weiß ja noch, dass als Michael Jordan irgendwie nicht wusste, ob er jetzt bei Nike nochmal unterschreiben soll, ist sofort der Börsenkurs abgesackt und so weiter. Jetzt versuchen sie halt Programme zu entwickeln, die so Algorithmen haben, dass sie halt Pressemitteilungen scannen können, um vorauszusehen, wie dann der Aktienkurs vielleicht ist. Und dann, also es ist im Endeffekt, der Mensch wird mittlerweile da, soweit es geht, halt ausgeschlossen. Man versucht halt immer noch schneller zu werden. Ich weiß nicht, wo da irgendwann die Grenze kommt. Und betrieben wird das Ganze von Skynet, oder? Nee, das ist normaler. Vor allem, wenn man bedenkt, wie gut die Technik bis jetzt Anerkennung von Inhalten ist, also statt nur irgendwie irgendwelcher Stichwörter, dann ist da ja die Apokalypse vorprogrammiert. Ja, ich deswegen glaub nicht, dass da was schief gehen kann. Ich meine, hallo, ich bin in dem Computer gerade doppelt da gewesen. Also, hey. Ja, also auf jeden Fall interessantes Thema, oder eigentlich auch so ein Ding, was einen so ein bisschen selber betrifft, weil man ja heutzutage durch diese ganzen Smartphones und Online-Flatrate, man ist ja überall erreichbar, kann überall ins Internet sich überall irgendwie was geben und hat irgendwie, obwohl man immer mehr Geräte hat, die Zeit sparen, immer weniger Zeit gleichzeitig. Und das ist so der Ansatzpunkt auch von dem Buch und dem Film. Und der Film ist gerade auf Tour, muss man gucken, es gibt eine Webseite und eine Facebook-Seite und so, da ist die Tour. Läuft im Moment, während wir das aufnehmen, hier in Stuttgart. Ich glaube, der ist erst nächste Woche in Stuttgart. Naja, das ist ja quasi, während wir das aufnehmen, also wenn wir hier über Zeit reden. Also stimmt, ja stimmt, heute ist ja Donnerstag. Stimmt, der läuft in Stuttgart. There you go. Ja. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Und jetzt sind die Mohammed-Karikaturen in Charlie Hebdo ja auch schon wieder 4 Wochen her oder 2. Ich weiß nicht, ja, auch der Atomkrieg in Russland. Und ist ja schlimm, was seitdem passiert ist in der Welt. Wahrscheinlich. Man geht davon aus. Wahrscheinlich, ja. Die Taz hat sich tatsächlich heute Morgen abgedruckt. Nein, nicht heute Morgen, vor 2 Wochen. 14. Ja. Sind wir vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen? Vor 3 Wochen. Eine Woche. Aber dann so ganz verschämt mit, also sie haben einfach die Zeitung abfotografiert und haben dann die französischen Texte zu den Karikaturen so in den Fließtext gesetzt und dann aber auch immer, das Kleingedrückte können wir nicht lesen. Also so irgendwie, ja, okay, wir zeigen es euch, aber wir wollen nicht wirklich was damit zu tun haben. Sollen wir uns da kurz drüber unterhalten, wo wir schon über Börse reden? Warum nicht? Über was genau? Über die Karikaturen, über diesen beschissenen Film, über Leute, die sich über alles aufregen, oder Politik? Das ist ein ganzer Themenkomplex, ne? Scheiß, die wollen mal ein Stichwort. Der militärisch-industrielle Muslimkomplex. Na gut, ich meine, als Comiczeichner können wir uns ja erstmal die Frage stellen, finden wir es okay, dass Charlie Hebdo zu diesem Zeitpunkt diese Karikaturen druckt? Boah. Also da muss ich sagen, wenn sie die Eier haben, finde ich es okay. Die ich gesehen habe, waren ganz prima. Und ihre Redaktion hat ja schon mal gebrannt, ne? Hat schon mal gebrannt. Also ja. Es ist halt, ach Gott. Es muss okay sein. Eigentlich ja, es muss okay sein. Ja. Wir kommen nicht drum rum, leider. Ja. Wenn Charlie Hebdo, sagen wir, 20 Illustrationen über mich veröffentlichen würde, dass ich ein Vollidiot bin oder sowas, abgesehen davon, dass ich mir gebauchpinselt vorkäme, dass ich so wichtig bin, aber ich wäre ja blöd, wenn ich mich darüber aufregen würde. Nun bin ich aber, wahrscheinlich wäre ich trotzdem etwas echauffiert. Naja gut, also... Aber ich komme ja nur aus einer komplett anderen Sozialisation. Ich meine, findet ihr es okay, ist ja auch nicht die Frage, ist es rechtlich anfechtbar, sondern hättet ihr es auch gemacht? Also ich hätte es nicht gemacht, ich bin zu großer Schisser, wenn da Leute rumlaufen, die meinen, wir sprengen alles in die Luft und tun deine Kinder in den Mülleimer, wenn du sowas machst, dann sage ich, ja, das finde ich scheiße und dann mache ich das nicht. Und weil mir Mohammed ansonsten auch irgendwie nicht so ein interessantes Thema ist, hätte ich es jetzt nicht gemacht. Also warum sie es gemacht haben, ist ja klar. Sie sind einfach überall in der Presse jetzt, ne? Ja. Okay. Und sicherlich will ich auch gar nicht abstreiten, dass da vielleicht irgendwie so eine Idee ist, wie man muss die Meinungsfreiheit verteidigen. Aber ich denke, die ist zweitrangig. Aber ich hätte es nicht gemacht. So rein persönlich. Ich würde es jetzt auch nicht gemacht. Also ich muss mich ja nicht, wenn ein Zug ankommt, muss ich mich ja nicht davor stellen und ihn auch noch, blöder Zug. Ja, aber es ist ja auch die Sache, ob man überhaupt was zu dem Thema zu sagen hat irgendwie. Also es wäre jetzt nicht mein Thema auch. So. Na, ich finde, man muss schon explizit sagen, dass das okay sein muss, solche Karikaturen zu machen. Ja. Der Papst muss ja auch karikiert werden dürfen. Der darf dann klagen. Wieso? Das wurde doch verboten. Ja. Nee, es wurde nicht verboten. Der klagt halt, aber das ist so der normale Weg in unserer Gesellschaft halt. Und die Klage wurde dann auch zurückgezogen. Das Titanic-Cover wurde verboten. Das durfte eine Weile nicht verkauft werden wegen einer einstweiligen Verfügung. Ja, aber das ist ja kein Gerichtsurteil, eine einstweilige Verfügung. Das ist normal wieder im Handel gewesen danach. Und danach. Die Titanic hat heute auch gerade ein, ich nehme an, es ist ein Fake-Cover für die nächste Ausgabe, wo es um Bettina Wulff und den Moslem geht. ich glaube, Eckhardt geht es ja mehr um den Zeitpunkt. Wann sage ich jemand, dass er ein Arschloch ist? Jetzt nicht, dass ich sagen wollte, dass das irgendjemand gemacht hat. Aber ja, schon auch um das Ganze. Ist es okay? Also Numi, wenn du sagst, die Karikaturen sind in Ordnung, ist der Film dann auch in Ordnung? Und so der weiter. Film und ist, so weiter. Der ich Film nicht gesehen. Ist beknackt und der Film ist böswillig, aber es muss in Ordnung sein, dass jemand ihn gemacht hat, leider. Nein, das übernehmen wir nicht darf. Ja, dass exakt. Er das gebracht wird. Ja. Genau. Es ist okay, dass jemand ihn gemacht hat, ohne dass er dafür umgebracht wird. Genau. Ich muss sagen, was mich an dem Film stört, ist, dass einen Film gedreht hat, seinen Darstellern gesagt hat, was es wäre und ihn dann vollkommen neu synchronisiert hat, offensichtlich. Exakt, das ist dann schon mal eher, und das ist aber wieder eine Vertragssache, eine Sache zwischen Anwälten und den Darstellern und dem, der den Film gemacht hat. Das ist keine politische politische Sache. Genau. Aber Deutschland sollte den öffentlich aufführen dürfen. Ich bin, das ist so eine bequeme Position als Fragesteller. Ich finde das geil. Ja, ich weiß. Das gut. Ja, was sagst du denn? Werfen wir die Frage doch mal zurück, Herr Breitschuh. Du weißt ja offensichtlich schon, was du denkst. Nö, also ja. Das ist auch geil. Ich habe heute Morgen auch den Spiegelartikel dazu gelesen und dachte beim Lesen auch, Gott sei Dank muss ich dazu nichts sagen. Ja, denkst du. Ja, wenn ich jetzt meine Antwort mit der Araber an sich anfange, dann ist nein, dann sag der falsche nicht. Ansatz. Schnäppchen steht schon bereit. Ey, echt. Nee, vor allem, also das ist ja das. Da sind ja auch also ich bin der Meinung, dass diese Veranstaltung in der im Rahmen dieser Film gezeigt werden soll, die sollte verboten werden, vielleicht nicht unbedingt wegen dem Film, sondern wegen der sinnlosen Gefahr für öffentliche Sicherheit und die Gesundheit Dritter, die dadurch vom Zaun gebrochen wird, ohne Not und ohne Verstand. Ja, ob das rechtlich haltbar ist, kann ich dir nicht sagen, aber das ist meine Meinung. Das ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, ja, wir können kein multikulturelles Filmfestival in Chemnitz machen, weil dann Leute von Nazis aufs Maul kriegen. Also, aber die Frage ist so, ja auch... Nee. Das ja, ist dann die Frage, da kannst du sagen, ja, vielleicht macht man dann einfach kein multikulturelles Festival. Aber letzten Endes ist es doch einfach so ein Culture Clash. Also wir bräuchten eigentlich einen Schiedsrichter. Das ist ja wie Sitzpinkler und Stehpinkler. Ja? Also, der eine denkt, das muss so sein, und der andere denkt, das muss so sein. Oh, jetzt nehme ich mich auf. Das ist Wer kein hat denn Culture jetzt recht? Clash. Es ist kein Culture Clash. Nicht? Die Kultur, auf beiden Seiten ist die Kultur, die die Gewalt hervorbringt und die Provokation hervorbringt, die gleiche. Hier geht es als allerletztes um die Idee christliche Welt gegen islamische Welt. Das ist Exakt. Der größte Stuss, den man hier überhaupt verbreiten Exakt. Kann, Sascha. Entschuldige. Ja, sure, das okay. ist genau, das schlägt genau in die Kerbe. Und es ist ja... Ja, willkommen bei Maybrit Ulmer. Und es ist ja aber auch, und das muss man ja auch... Drei mit Ilna. Das muss man ja auch sehen, wie es da unten zu den Demonstrationen kommt, wer dazu aufruft, vor was von einem politischen Hintergrund vor Ort das passiert. Der Araber an sich. Ja, und nein, weil weiter? Das sind nicht viele Leute, die da unten demonstrieren, und das sind diese Aufrufe zu Demonstrationen werden ja gemacht von Leuten, die dann ein explizites Interesse haben, dass ja, aber man sieht halt ich auch sage mal, die negative politische Energie der Bevölkerung auf was zu lenken, also quasi von sich selbst abzulenken. Doch, Sascha, das ging, kurz zwischen reingrätschen, Fakt, es gibt Gegendemonstrationen. Ja? Okay. Die werden nur von der Presse nicht so hochgejubelt, weil es gibt nicht so viel her. Ja, die passen nicht in die einfache Schlagzeile rein. Gut, ja. Der amerikanische Botschafter in Ägypten war ein total beliebter Mann, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Die Mehrheit der Ägypter trauert dem eigentlich hinterher und findet es eine absolute Sauerei, was da passiert ist. Weißt du, und das meinte ich eben, als ich so ausgeflippt bin, das ist kein Kampf der Kulturen, sondern es sind ein paar Idioten auf jeder Seite. Und das ist das Problem, wenn du schon im eigenen Land hast du ja schon bei der Berichterstattung das Problem, dass wie zum Beispiel es findet eine Demo statt, wird dann über die Gegendemo nicht berichtet. Genau, nicht mehr berichtet. Und wenn du das dann über Länder bzw. Kontinente hinüberschreist, da geht natürlich alles, also der ganze, ja, die ganzen Zwischentöne. Also ich meine, das ist ja generell ein Problem. Das ist ja auch zum Beispiel mit Griechenland. In deutschen Zeitungen siehst du dann irgendwelche Griechen, die dann irgendwie Merkel als Hitler zeichnen und deutsche Flaggen verbrennen. Das ist ja auch nicht das gesamte Bild der Griechen. Also in Deutschland kriegt man über die Presse vermittelt, Griechen hassen Deutsche, was garantiert nicht der Fall ist. Ja, und die Griechen kriegen ja, wenn die mal eine deutsche Bezette... Ja, und die Griechen, die uns nicht hassen, sind zu faul dazu. Und zu hassen. Ja, das ist doch das Bild, was du vermittelt kriegst. Genau, die sitzen zu Hause und zählen von ihren nicht bezahlten Steuern. Die haben sie nämlich im Keller liegen. Neben dem Playboy von Andrea. Also dieses wahnsinnige Kochen bringt natürlich auch nichts. Nur hat natürlich vielleicht Eckhardt recht, dass wenn das wahnsinnige Hochkochen nicht hilft, hilft vielleicht auch nicht, wenn ein Satiremagazin da nochmal nachtritt. Nur andererseits muss man sagen, es ist dummerweise die Aufgabe eines Satiremagazins nachzutreten. Das ist die Raison d'être eines Satiremagazins nachzutreten oder nachzuschauen auf jeden Fall. Und es bringt natürlich rasend wenig Karikaturen von Mohammed, die es offensichtlich, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund nicht geben darf, für bestimmte Muslime zu bringen irgendwann, sondern halt wenn der, und ich muss sagen, das Cover war großartig. Also das Cover war ja das Cover ist toll, ja, finde ich auch, ja. Fast beste Freunde, dieser wahnsinns erfolgreiche Film, wo man halt vorne einen Moslem und hinten einen orthodoxen Juden hat, der ihn schiebt im Rollstuhl. Also wo man tatsächlich so sagt, so okay, wir drehen jetzt mal wirklich an der, wo regen wir uns eigentlich auf, Schraube. Und das hat mir tatsächlich gut gefallen. Nee, ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, dass ich es schlecht finde, dass Charlie Hebdo das jetzt gemacht hat. Ich habe gesagt von mir aus, ich hätte es nicht gemacht, aber ich würde ohnehin kein Satiremagazin leiten wahrscheinlich. Nee. du hast schon recht, wenn du sagst, ja, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo die Aufgabe eines Satiremagazins ist, dahin zu gehen, wo es nochmal weh tut und mal zu gucken, und jetzt, was macht ihr jetzt? Und brennen wir schon wieder. Ja, brennen wir schon wieder. Also was ich immer wieder feststelle bei dieser ganzen Sache ist, dass ich dann doch einfach viel zu moderat bin insgesamt. Ich reg mich dann halt doch eher über Filme auf, die mit der Fantasie spielen und nicht mit Sachen, die mich persönlich beleidigen. Ich bin immer furchtbar erstaunt, wie wahnsinnig sich Leute aufregen können über Sachen, die einfach keine Fakten sind. Entschuldigung, liebe Moslems, liebe Katholiken, liebe Juden, das ist eine Glaubenssache. Ja? Ihr glaubt da an was. Ja? Wir können als Menschen uns doch nicht darauf verständigen, dass wir alle nur darüber reden, was wir glauben. Wir müssen doch von Fakten ausgehen. Und die Fakten sind, wir werden geboren, wir sterben und zwischendrin haben wir ein Leben. Es wäre ganz gut, wenn wir, jeder von uns möchte nicht ganz so früh sterben. Ja, also und wenn wir das mal kurz zusammentun, ja, dann kommt doch raus, dass es ganz gut ist, wenn man sich gegenseitig nicht umbringt. Und wenn wir uns darüber einig sind, ja, und das sind Fakten. Ja, und ich verstehe immer nicht, warum Leute über Glauben reden müssen und warum der so viel wichtiger ist als das, was wir wirklich wissen. Weil wenn ich einen Witz über Jehova mache, Jehova ist ein Dover. Genau. Und sich dann jemand berufen fühlt, mich deshalb zu steinigen oder auch nur anzuspucken, dann muss ich sagen, und das ist wirklich meine Meinung zu, woran man auch immer glaubt, wenn dein Gott dich braucht, um ihn zu verteidigen, dann ist er zu schwach. Sorry. Das ist ja doch mal was. Es gibt doch diesen Comic, wo Muhammad Ali gegen Superman kämpft. Mohammed, er ist Muhammad, bitte. Nicht Mohammed. Wir können da riesigen Ärger kriegen. Muhammad, also Englisch ausgesprochen. Ali. Der Muhammad Ali. Ja, natürlich, das ist ja gut, also da kommen wir jetzt. Oh, das ist ja sowieso das Problem mit diesen ganzen religiösen Fundamentalisten, dass die allen ernstes meinen, dass Gott könnte seinen eigenen Laden nicht beieinander halten, sondern sie müssten ihm helfen. Ja, aber das Problem mit den Fundamentalisten ist so, dass sie fundamental sind. Darf ich euch ein Buch zeigen? Das fundamentale Problem mit den... Habe ich euch dieses Buch schon mal gezeigt? Ach ja, ja, ja. Mirage. Rush ist es. Matt Ruff, der von Bad Monkeys. Ja. Bad Monkeys, ja. Okay. Ja. Er hat ein Buch geschrieben. Ja, das ist sein letztes. Das ist vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren in Amerika erschienen. Wunderschön verpasst. Aufgemacht hier übrigens. Wow. The Mirage. Ja, dickes Buch hier. Ja gut, es ist ein Hardcover, deswegen sieht es etwas dicker aus. Was da passiert ist, dass am 11. September 2009 christliche Fundamentalisten drei Boeings kapern und die in das World Trade Center in Bagdad reinfliegen. Das heißt, wir befinden uns in einer Realität, wo Amerika aus verschiedenen Fundamentalisten regierten Regionen besteht. Washington ist ein eigenes Ding, es gibt einen Green Corridor drumherum, entmilitarisierte Zonen, wo die Moslems nach dem Zweiten Weltkrieg reingegangen sind, weil die Christen sich einfach nicht richtig entwickelt haben und immer nur gedacht haben, sie kommen mit ihren Bodenschätzen weiter. Und tatsächlich einfach die in der Geschichte von Ruff, die muslimischen Länder, die islamischen Länder, also die arabischen Länder, das sind, was Amerika heute ist und umgekehrt. Und darin baut er einen super schönen Krimi auf über drei Leute, die versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen, weil einer von diesen Fundamentalisten wird festgenommen und im Verhör behauptet er, dass das, was hier gerade passiert, alles nicht die Realität ist. In Wirklichkeit wäre es andersrum. Und Ruff bastelt da wirklich so an allen Schrauben, findet da was passt dazu. Mhm. Von unserer Realität zu seiner. Und er hat im Gegensatz zu Bad Monkeys, muss ich sagen, hat er einen so guten Kniff für das Ende, was der Twist ist, der tatsächlich inhärent in der Gesamtgeschichte drin ist, dass ich sagen muss, das ist wirklich ein super Spitzenbuch. Lohnt sich zu kaufen, lohnt sich zu lesen. Ich habe es rasend schnell durchgehabt. Hat es riesig Spaß gemacht. Ja, der bringt nur so die Zeitspanne, wenn die Bücher rauskommen, sind nur so lang auseinander. Deswegen heißt es wohl einfach, ich habe nicht geguckt, sonst hätte ich es sofort gekauft. Aber also du sagst den, du gibst den Approved-Stempel. Ich gebe dem 9 von 10 Punkten bei mir. Mein Gott! Hollala. Ich glaube, wir mögen ja alle Matt Ruff, aber sind ja auch immer kritisch auch. Aber ich habe es nur bei Monkeys gelesen und das hatte seine Schwierigkeiten, ja. Ja, genau. Also war schön zu lesen, aber dann hat er einen komplett hängen lassen. Ja. Nee, also bei The Mirage lässt er dich am Ende eben nicht hängen, sondern er hat wirklich ein Ding, was funktioniert. Ich mag die Figuren gerne, die drin vorkommen. Also ein Typ, der bei der Halal-Polizei arbeitet halt und immer gucken muss, dass alles schön, also die muslimische Variante von Koscher ist, also Halal. Der dauernd Ärger mit diesem Gangsterboss Saddam Hussein hat, der in Hussein City quasi alles kontrolliert, während die Saudi-Arabier anders drauf sind und das anders haben wollen, wo Geheimdienste drin vorkommen, wo tatsächlich Hussein dann der Typ ist, der Artefakte aus dieser anderen Welt sammelt, also Tickets von Airlines, die es nicht gibt, United Airlines, wer kennt sowas, also wer käme darauf und so. Ich habe mitgefiebert mit den Leuten auch. Die kommen in fiese Situationen. Da gibt es auch eine komplette Action-Sequenz. Sie müssen tatsächlich in die demilitarisierte Zone nach Washington, weil es da einen Kollaborateur unter den fundamentalistischen Christen gibt. Gleichzeitig wollen andere Fundamentalisten sie angreifen und so. Das Lustige daran ist, wenn man es mal von der anderen Seite liest, kriegt man tatsächlich so diese Relativierung von der ganzen Sache. Also gerade dieses hysterische, die sind immer so und die sind immer so, relativiert sich da sehr stark und du sagst so, das sind halt Arschlöcher auf allen Seiten. Ja, also, das ist, aber wundert mich auch nicht, dass es sich so gut spiegeln lässt, weil es ist tatsächlich am Ende weil's sind so Fundamentalisten, egal welcher Hintergrund da ist, ob das jener oder welcher ist. Ja, klar. Ja, und die geben sich ja auch so gerne gegenseitig alles, was sie brauchen. Ja, das heißt, was kann denn für diesen kleinen Kriminellen, der diesen Film gemacht hat, Geileres passieren, als dass Leute in Ägypten den amerikanischen Botschafter umlegen? Das ist doch super. Ja. Das ist doch der Beweis dafür, dass er recht hat. Ja, das ist halt, das ist erfolgreiches Trollen, bedeutet, dass die anderen sich auf den Troll einschießen. Ja. Komm her und beleidige du mich mal. Ist ja immer diese Grundhaltung bei der ganzen Sache. Ich bin, also zum Beleidigen gehören ja mal zwei, ne? Einer, der beleidigt und einer, der beleidigt ist. Wenn ich mich nicht beleidigen lasse, kannst du zu mir sagen, was du willst. Ja. Und dann hast du halt keinen Erfolg. Aber da sind sicherlich eine ganze Menge wirtschaftliche Interessen dabei, möchte ich mal denken. Denn warum sollte es sonst jemand machen? Ja. Das ist nämlich das andere Ding, Leute. Ihr könnt glauben an was ihr wollt, aber glaubt nicht, dass die Leute, die euch sagen, dass euer Glauben bestimmte Sachen tun muss, dass die an eurem Glauben interessiert sind. Die sind an Geld interessiert. Mach Sachen. Habt ihr auch den Ricky Gervais? Ich weiß, es ist so einfach. Tweet gelesen, der die ganze Zeit rumging? Nee. Mit den Atheisten, die an nichts glauben und sich dafür dann gegenseitig... Ach nee, Moment. Ah, schön. Aber ganz schön habt ihr auf Twitter das Hashtag Muslim Rage gesehen? Das war von Newsweek irgendwie, ne? Das war ganz schön. Und zwar also eben Muslime, die zeigen, was Muslim Rage ist. Twitter is over capacity, heading to the US Embassy. Muslim Rage. Oder get angry when the self-proclaimed MSN messenger pops up. There can be no other messenger. Too much pork. Too much pork and angry birds. Sehr gut. I cannot say hi to Jack inside a plane. Muslim rage. Hey. Oh, ah, denk mal nach. Der hat gedauert. Bin doch voll. Ja, das sind großartige Sachen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nichts mehr zu diesem ganzen Moslem-Kram sagen und zu dem ganzen anderen Kram auch nicht. Nee, tut mir leid, dass ich damit angefangen habe. Nein, man muss drüber reden. Ja? Besser, als wenn du bei dem Film eingeschlafen wärst. Ja, den Film habe ich ja auch gar nicht geguckt. Ich will den auch nicht sehen. Also, interessiert mich auch ein Dreck. Eben. Also, ja, voll. Ja. Ich finde, der soll deshalb nicht öffentlich aufgeführt werden, weil er mich nicht interessiert. Das ist wie Highlander 2, den brauchen wir auch nicht öffentlich aufführen. Das bringt nichts. Das bringt halt auch niemand weiter. Du bist ja auch nicht unterhalten oder sowas vielleicht. Vielleicht, wenn du mit ein paar Freunden ein paar Bier anguckst und dann sagst du, guck mal, wie scheiße der Film ist, das kann sicherlich ganz lustig sein. Nee, auch da wieder, der Film nützt eben auch wieder nur den Leuten, die dann sagen, oh geil, jetzt gehen wir die Botschaft anzünden, deswegen. Ja? Also das ist halt so, wie es funktioniert, und tatsächlich denke ich auch, je weniger darüber gesprochen wird, aber andererseits muss man darüber sprechen, das ist nicht leicht. Apropos Gegenwelt, also habe ich mal von Another Earth erzählt? Ah, nee, den wollte ich sehen. Ist der gut? Der ist nämlich echt schön. Der ist relativ, wie soll ich sagen, der plätschert so ein bisschen dahin. Aber ich finde es gut gemacht, und da geht es im Endeffekt darum, es ist ein kleines Schicksal vor einem großen Hintergrund. Also du hast junge Frau ist auf einer Party, und die ist irgendwie so, die hängt immer, die guckt immer ins Weltall und so und findet das alles ganz interessant, so mit Astronomie und so. Fährt dann von einer Party nach Hause und guckt halt wieder ins All nachts und as you do. Verursacht dadurch einen Unfall, bei dem eine Frau und ein oder zwei Kinder sterben und der Mann überlebt. Und sie kommt dann in den Knast und kommt wieder raus. Und als sie rauskommt, taucht eine zweite Erde auf. Und das ist ziemlich cool, weil das spielt halt in dieses Schicksal von ihr mit rein. Und es ist halt die zweite Erde. Also man denkt so, scheiße, was ist da los und was machen wir jetzt? Und man merkt halt dann, dass die Erde im Endeffekt ein Spiegelbild ist von der Erde, wo man drauf lebt. Aber man weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten, weil das eigentlich eine schöne Geschichte ist, so, aber das ist diese Geschichte von ihr mit dem Unfall und mit ihrer Schuld, die sie dann hat, weil sie geht dann auch zu dem Mann hin. Er kennt sie gar nicht. Ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht weil es so viele Jahre her ist oder er nicht bei der Gerichtsverhandlung dabei war. Und arbeitet dann für ihn, und die lernt sich auch kennen und so, weil sie es irgendwie wieder gut machen will, aber halt auch merkt, dass es nicht wirklich funktioniert, und da kommt dann halt noch diese zweite Erde. Ist auf jeden Fall eine schöne kleine Science-Fiction-Geschichte. Was ich aber auch sagen muss, als ich über den Film gelesen habe, wo ich dachte, so okay, so eine abgefahrene Prämisse, eine zweite Erde, wie krass! Boah. Und welche Geschichte wird dann erzählt? Eine Frau hat ein schlechtes Gewissen, weil sie einen Autounfall verursacht. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der Prämisse gerecht wird, ehrlich gesagt. Ja, also, ist dieser Unfall auf der anderen Erde auch passiert? Ist das dein einziges fucking Problem, dass die zweite Erde im Himmel? Ja, im Endeffekt ist halt die zweite Erde auch eher so ein MacGuffin. Nicht einmal jemand an die Kinder denken. Nur ziemlich spektakulärer. Also, insofern hast du recht, aber wenn man den Film sieht, der entfaltet sich aus sich selbst heraus, und da ist es dann kein Problem, aber du hast schon recht. Man hätte das auch anders aufziehen können. Also ich fände es schön, wenn es jetzt so eine ganze Reihe von Filmen gäbe, die sich mit so, also die so Ideenfilme sind und dann aber eben auch mehr noch davon ausleuchten. So wie beim letzten Mal, wo es um Inception ging, wo du sagst, ja, ist aber jetzt nicht so. Gut, dann lass uns noch mehr Filme mit der Thematik machen, bis einer dabei ist, der Serie, wirklich reinhaut. Ja. So wie. Fände ich okay. Oh, das fänden die Producer auch okay von Inception. Ja, apropos Serie mit Film, es ging mir letztens auf YouTube auch diese Grafik rum, wo man alle 10 Jahre die Blockbuster verglichen hat. Ja. Und dann hast du dann 1981, also die haben dann die immer farbig markiert, ob es eine Adaption ist, ein Sequel oder ein Originaldrehbuch. Mhm. Oh. Und dann hast du halt 1981, also grün war Originaldrehbuch, hast du halt irgendwie, ich glaube, 7 von 10 Filmen sind Originaldrehbücher. Mhm. Dann hast du 1991 war es dann irgendwie so, ich weiß nicht, war es ziemlich ausgewogen, und mittlerweile hast du nur noch Sequels. Also die sind rot markiert, da ist alles rot. Also ich war 2011, ich wusste gar nicht, dass es Pirates of the Caribbean 4 gibt. Ja. War dann zum Beispiel in der Liste und so. Es wird auch Pirates of the Caribbean 5 geben. Es gibt nur noch Sequels. Aber es ist auch was, was mir in den 90ern auch auffiel, weil in den 90ern hat man damit angefangen, alles zu wiederholen. Du hattest in den 80ern noch so originale Popmusik, und in den 90ern war eigentlich jeder Chart-Hit war irgendwie so ein Cover von einem Lied, was es schon mal gab. Naja, also Tainted Love war auch aus den 60ern eigentlich, und Matt Bianco hat auch lauter 40er und 50er Jahre. ist schwierig. Also Matt Bianco. Aber als ich, zumindest, das war halt mein subjektiver Eindruck, dass man in den 90ern ziemlich das Zeug nochmal hervorholt. Ein Freund von mir hat auch den richtigen und denkwürdigen Satz gesagt, die 90er sind die besten 60er, die es je gab. Ist der Cousin von Tom Cruise spielt da auch drin. In Another Earth? Ja, ich glaube, er ist die männliche Hauptrolle, so wie es aussieht. Ui. Da sieht man immer gleich, dass das, was sippenhaft bedeutet. Ich denke sofort, ist der auch bei Scientology. Dürfen Scientologen überhaupt Cousins haben? Ich dachte so, es ist ja so ein Science-Fiction-Film und da Scientology ja auch Science-Fiction ist. So, ist so aber Scientology ist ja doof wie Science-Fiction. Ziemlich, ja, aber gut. Dürfen wir das so sagen? Würde ich da jetzt eine Karikatur drüber machen, gerade während die sich alle so aufregen? Kommen dann die Scientologen und verbrennen unsere Redaktion? Ist so lustig, wenn ich auch noch sage, dass ich Psychologe bin, wahrscheinlich. Das ist so lustig, hat jemand neulich gesagt, ich glaube auf Science Weekly oder so, dass ja eben Religionen ihre Stussigkeit nur durch Zeit abgenommen wird. Und das ist der Grund, warum sich alle so über Scientology auch noch lustig machen, also lustiger machen quasi, ist, weil er sich das ja in den 60ern ausgedacht hat, als man es ja besser wusste. Aber jetzt warten wir noch mal 1000 Jahre, da ist Scientology genauso wie Katholizismus. Ja, oder wer weiß, was mit dem Spaghetti-Monster passiert. Exakt. Ja. Heute sind die Kühe heilig und morgen? Das Nudelsieb. Ja. Der Tagliatelle-Prophet. Ich hab Hunger. Echt? Vielleicht. Ich hab schon was gegessen. Wieso habt ihr nicht auch was gegessen? Ja, du sollst nicht beim Podcasten mit vollem Mund reden, sag ich jetzt mal. Ja, dann schweige ich eben manchmal. Schweige ich mit vollem Mund und lache ich? Nein. Ich find's ja cool, dass bei Eckhart konsequent diese Dutch Engel durchhält mit seiner Webcam. Ja, was ich klasse finde, ist dieses Ding, dass Eckhart sich am Anfang von einem Podcast überlegt, wie kann ich möglichst viel essen währenddessen und dann sagt er, Moslems. Und also, ich wollte ja nichts sagen. Eine perfekte Taktik. Ja, jeder wie er kann, ne? Cleveres Kerlchen. Ja. Funky. Ich glaube, wir sind leer gelaufen irgendwie. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mehr raus. Die Kraft. Wir brauchen Essen. Ja, ich habe hier noch Comics, aber macht nichts. Echt? Was? Zeig. Willst du noch schnell? Ach nee, ich habe League of Extraordinary Gentlemen, den ersten und zweiten Band finde ich ja große Klasse. Jetzt habe ich 1910 und 1969 bekommen. Wird er mal vergewaltigt? Bitte? Wird er immer noch zu viel vergewaltigt? Unter anderem. Und es ist mit Klischees vollgestopft. Aber Alan Moore ist da halt einfach, bewegt sich da in seiner eigenen Welt, die Referenzen in alle Richtungen hat. Was ein bisschen anstrengend ist, weil die Geschichte selbst nicht so schön trägt wie in den ersten beiden Bänden. Aber ich finde Kevin O'Neill weiterhin einen sehr, sehr, sehr wunderbaren Zeichner, super, der ganz tolle Hammer. Sachen macht. Wobei 1910 ist in der Beziehung langweiliger, weil es eben dichter dran ist an den eindeutig besseren ersten beiden Bänden. Rein zeitlich. 1969 ist dann wieder ganz interessant, weil man hier Kevin O'Neill eben einen ganz anderen Zusammenhang zeichnen sieht und ganz andere Figuren entwerfen sieht, die dann und ganz andere Stadtbilder da eben auch entstehen und so Geschichten dabei sind, die mich dann manchmal so an Matt auch erinnern, so hier diese solche Knollennasentypen und so, das finde ich ganz schön. Also nicht unbedingt lesenswert, aber grafisch finde ich den 1969 Band auf jeden Fall sehr interessant. Inwiefern, was mich da jetzt interessieren würde, ist inwiefern er sich unterscheidet von den anderen, weil das ja der erste Band ist, der in einer Zeit spielt, die beiden selber erlebt haben. Und zwar noch als Jugendliche oder junge Erwachsene. Fließt das da irgendwie mit? Hast du das Gefühl, dass das was dazu bringt? Oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es wirkt tiefer. Aber ich weiß, also gut, hier 1910 basiert im Wesentlichen auf dem auf der Seeräuber-Jenny von Brecht und Weil, also aus der Drei-Groschen-Oper. Und das wirkt eindeutig ja theatralischer. Also es wirkt so, als wäre es auf einer Holzbühne präsentiert, als wäre es ein Gedankenspiel mit Versatzstücken aus der Vergangenheit. Das ist bei 1969 auch so, aber es ist irgendwie eine größere Tiefe da. Mhm. Und das mag daran liegen, dass die beiden das selber erlebt haben. Also es ist, ich entdecke da viel mehr. Ich verstehe wahrscheinlich auch einfach viel mehr als, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es daran liegt, dass da einfach bei den beiden ein größeres Verständnis da ist. Du kommst mich ja bald besuchen, Stefan, dann liest, ja, du, mir die beiden, liest du dir die beiden durch. Und sofort. Dann sprechen wir darüber, dann machen wir uns eine Tasse Tee. Ja, genau. Während deine dreijährigen Kinder mit den Macheten durch die Gegend laufen. Die dreijährigen Kinder hast du, ich habe Eltern. Okay. Okay. Hört sich gut an. Das nur nebenbei. Ich sag dann im nächsten Podcast vielleicht was dazu. Mal sehen. Wenn ich dazu gekommen bin, das tatsächlich zu lesen. Wer weiß. Ansonsten im nächsten Podcast vielleicht auch eine kurze Kritik über das Hamburger Comic Festival. Oh ja. Das wieder ein grandios und spektakuläres Poster hier überall in den Läden hängen hat. Das ist also, glaube ich, Prinzip dabei. Ja. Ja. Bloß nicht irgendwie auffallen. Bloß nicht auffallen. Nee, bloß nicht, sonst kommen Leute und Leute sind Kommerz, ja. Und Kommerz ist schlecht. Ja. Think about it. Ja. Ja. Worte zum Schluss. Und schon reißt Sascha das Steuer herum und die Bremse rein. Jetzt ist Schluss. Ja. Dann, die Musik. Da müssen wir jetzt kurz. Ja, läuft sie nicht anlaufen, schon? Muss ich sie jetzt lassen. Moment. Jetzt läuft sie. Jetzt läuft sie. Tschüss, danke fürs Zusehen, Zuhören, whatever. Danke für die Geduld und Entschuldigung für alles. Alles. Voll alles, ey. Ja. Tschüss. Aber echt alles.